Unverklemmtheit, entflohene Energie. Mit deinen Kräften am Ende, beschissener ging's noch nie. Regungsloser Blick, hast zwar die Winkel angespannt. Versuchst es doch, du lachst nichts, hab dich fast nicht mehr erkannt. Was war, was hast? Was ist dir alles schon geschehen? Wie wird das alles ausgehen? Wie sollst du das nur überstehen? Dich quälen deine Gedanken, selbst bei Tag und auch bei Nacht. Vertrau jetzt einer Sache, die viele Ängste nicht durchmacht. Denn nichts, nichts, nichts, nichts kommt noch schlimmer, als du's erwartest. Nichts kommt wirklich so hart, denn bisher kam alles am Ende immer besser. Dreh kurz an der Uhr, statt länger am Rad. Zieh den Kopf aus dem Sand, komm aus dem Arsch. Halt den Arsch in die Sonne, neue Chance, neuer Tag. Denn alles kommt besser und nichts wirklich schlimmer, als deine Angst es dir sagt. Lost Win-Win, Situationen werden kommen, werden gehen. Lebenskrisen schmecken bitter, doch gehören nun mal zum Leben. Mal brennen wir vor Freude, mal brennen unsere Seelen aus. Doch der weiße Rauch am Ende geht sich irgendwo immer aus. Was war, was rast? Was ist mir alles schon geschehen? Ich werde um mich kämpfen, würde auch das hier überstehen. Ich trage meine Gedanken durch diese dunkle, lange Nacht. Doch ich vertraue auf diese Sache, die mich viel gelassener macht. Denn nichts, nichts, nichts, nichts kommt noch schlimmer, als du's erwartest. Nichts kommt wirklich so hart, denn bisher kam alles am Ende immer besser. Dreh kurz an der Uhr, statt länger am Rad. Zieh den Kopf aus dem Sand, komm aus dem Arsch. Halt den Arsch in die Sonne, neue Chance, neuer Tag. Denn alles kommt besser und nichts wirklich schlimmer, als deine Angst es dir sagt. Neue Chance, neuer Tag. Denn alles kommt besser und ich